Zum 23. Todestag von Genossen Kim Il-sung gab der algerische Verlag Al-Jazair Tarsalt das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un. Der große Genosse Kim Il-sung ist der ewige Führer unserer Partei und unseres Volkes in Broschüre heraus. Eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes fand jüngst im Verlag statt.